Erster Rehab Eam ging nach Sichem. Alle Leute aus Israel waren dort. Sie wollten ihn zum König machen. Zweiter Jerobeam hörte davon. Er war in Ägypten. Er floh vor Salomo. Jetzt kam er zurück. Dritter, die Leute riefen Jerobeam. Er kam mit dem Volk zu Rehabeam. Sie sprachen mit ihm. Vierter, dein Vater gab uns schwere Arbeit. Mach unsere Arbeit leichter. Dann dienen wir dir gern. Fünfter, Rehabeam sagte, geht weg für 3 Tage. Kommt dann wieder zu mir. Das Volk ging weg. Sechster, König Rehabeam fragte die alten Männer. Sie halfen schon seinem Vater Salomo. Er fragte nach ihrem Rat. Siebter, sie sagten, sei heute gut zu dem Volk. Hör auf sie. Dann werden sie dir immer dienen. Achter, aber Rehabeam hörte nicht auf die alten Männer. Er fragte die jungen Männer. Er war mit ihnen groß geworden. Neunter, er fragte sie, was ist euer Rat? Das Volk will weniger schwere Arbeit. Was soll ich sagen? Zehnter, die jungen Männer antworteten ihm. Sag dem Volk, ich bin viel stärker als mein Vater. Mein kleiner Finger ist dicker als sein Körper. Elfter, mein Vater gab euch schwere Arbeit. Ich gebe euch noch mehr Arbeit. Mein Vater schlug euch mit Peitschen. Ich strafe euch noch viel härter. Zwölfter, Jerobeam und das Volk kamen am 3. Tag. Der König hatte das so gesagt. 13. Der König war sehr hart zu dem Volk. Er hörte nicht auf den Rat der alten Männer. 14. Er sprach wie die jungen Männer. Er sagte, ich gebe euch noch mehr schwere Arbeit. Ich strafe euch noch viel härter. 15. Der König hörte nicht auf das Volk. Gott wollte das so. Gott hatte das früher zu Jerobeam gesagt. 16. Das Volk sah, der König hört uns nicht. Sie sagten, wir gehören nicht zu David. Geht nach Hause, Israel. Das Volk ging weg. 17. Rehabeam war nur noch König über die Leute in Juda. 18. Rehabeam schickte einen Mann zum Volk. Die Leute töteten ihn mit Steinen. Rehabeam floh schnell nach Jerusalem. 19. So trennte sich Israel von der Familie Davids. Das ist heute noch so. 20. Alle Leute hörten, Jerobeam ist zurück. Sie machten ihn zum König über Israel. Nur der Stamm Juda blieb bei Rehabeam. 21. Rehabeam kam nach Jerusalem. Er holte viele Soldaten aus Juda und Benjamin. Er wollte gegen Israel kämpfen. 22. Aber Gott sprach zu einem Mann. Sein Name war Schemaja. 23. Sagt das zu Rehabeam und dem Volk in Juda. 24. Gott sagt, kämpft nicht gegen eure Brüder. Geht alle nach Hause. Ich habe das so gemacht. Die Männer hörten auf Gott. 25. Jerobeam baute die Stadt Sichem. Er wohnte dort. Dann baute er auch die Stadt Pnuel. 26. Jerobeam dachte nach. Er hatte Angst um seine Macht. 27. Das Volk geht zum Tempel nach Jerusalem. Dort opfern sie Tiere. Dann lieben sie wieder Rehabeam. Sie werden mich töten. 28. Der König machte 2 goldene Kälber. Er sagte zum Volk, geht nicht mehr nach Jerusalem. Hier sind eure Götter aus Ägypten. 29. Er stellte ein Kalb in Bethel auf. Das andere Kalb stellte er in den auf. 30. Das war eine Sünde. Die Leute gingen zu den Kälbern. 31. Er baute Häuser für die Götter. Er machte einfache Leute zu Priestern. Sie waren keine Leviten. 32. Jerobeam machte ein großes Fest. Er opferte Tiere auf dem Altar in Bethel. Er schickte seine Priester dorthin. 33. Er ging zum Altar in Bethel. Er suchte sich den Tag selbst aus. Er feierte ein Fest für Israel. Er verbrannte dort Opfer.